kommt aus dem Krieg zurück und fängt da in der Schottenfeldgasse in einer Schuhfabrik, das war schon fabriksmäßig, als Zuschneider, Oberlederzuschneider. Und wird dort dann Betriebsratsobmann, ja. Und so muss gewesen sein, Herbst 1919. Ist meine Mutter dort in den Betrieb hingekommen, hat sie beworben um eine Arbeit, nicht als Stepperin. Und das war halt auch so, da ist also ein junges Ding kommt da daher, setzt sie hin zur Maschine, ja, und das, der gibt ja der Arbeit, der sieht, das geht bei der wird geschmiert. Und da waren so ein paar ältere Höhenvorhang geschaut, wurden die Junge da nicht genießen haben wollen, ja, die haben gesehen, die ist flott, die kann was, ja. Und also hat dann den Tag angearbeitet, die Sache, hat mir keinen geredet. Dann ist es gegangen zu meinem Vater, zu Obmann, und gesagt, ich möchte mein Lohn haben, da bleibe ich nicht. Ne? Und mein Vater hat gesagt, schauen Sie, ich werde da schon dafür suchen. Und da weiß ich, wie viele Nähmaschinen oder eine, wo sie ja die noch mehr Gift haben, eine von den neuen Maschinen zur Verfügung gestellt und so ziemlich weg von der Horte, ja. Und da hat gesagt, also der Masterin, die was die Stepperei sagt, ja, das ist ein Netzwahl, warum das und so weiter. Naja, und da hat sich so also schön langsam, mein Vater war auch noch zu haben, nicht? Und hat sich das angebahnt und das ist halt eine ernste Sache geworden. Und mein Vater ist zu meiner Mutter eingezogen dort ins, weil er hat auch noch damals in Untermiete gewohnt. Und mit dem Wickel haben sie halt einen Krampf gehabt, da haben sie halt einfach gesagt, dass sie ihn loswerden. Naja, jetzt habe ich gesagt, sie hat sich nicht leicht damit. Aber sie sind dann los geworden. Naja, aber da auf einmal hat sie festgestellt, hoppla, da wird was. Ne? Naja, mein Vater hat gesagt, naja. Aber sie hat geglaubt, sie wird das Schicksal womöglich erleiden wie ihre Mutter. Ne? Aber mein Vater war in der Beziehung erstens einmal, war, wie gesagt, das muss wirklich eine große Liebe gewesen sein. Und wie gesagt, er hat nichts dagegen gehabt, auch Nachwuchs zu haben. Ne? Naja, aber da war jetzt der Bär los. Jetzt, wie sage ich es meinem Kind, nämlich seiner Mutter, die ist eine Christin. Ja? Die hat einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Das hast du notwendig gehabt, also ein Schicksal und so weiter. Das hat mir meine Mutter nämlich dann alles erzählt. Ne? Ja, und sie hat sich gleich ausbedungen, die muss eine Jüdin werden. Kannst du dir vorstellen. Na und wenn das Kind ein Bub wird, natürlich, weißt du, muss was geschehen, nicht? Mein Vater versucht, er wird standesamtlich heiraten, dann kommt doch nicht in Frage, das ist eine Chance und so weiter. Also richtig, mein Vater, meine Mutter gesagt, du kannst mich gern haben, ich werde nicht ganz, so bitte, überleg dir, ja, was soll ich machen? Ja, mit der ist nicht zum Reden, weil... Naja, also gut, hat meine Mutter den ganzen Zeit, geht es. Bei unseren Oberrabbinern geht es so aus näher mehr, ja. Aber laut Vorschrift hat sie müssen den ganzen Koschern aushalten und so weiter. Und alles, die den Zinnober mitmachen, nicht? Ja, kannst du dir vorstellen, sie hat eine Riesenfreude gehabt. Na ja, dann ist, bin ich auf die Welt gekommen und da war da der zweite Riesenkrach. Meine Mutter hat gesagt, auf keinen Fall, ich lasse den Buben nicht verstümmeln. Ne? Mein Vater hat gesagt, das geht nicht anders. Also, anstatt nach 8 Tagen sind es 12 Tage geworden. Also bitte, es hat sich alles daraus ergeben. Und meine Großmutter war sehr zufrieden, aber die Schwiegertochter hat für sie nicht existiert. Du musst dir vorstellen, der Jüngere, der Bruder, nicht, der war damals noch nicht verheiratet, und das sind mein Vater und ich und er, und wir haben es mitgenommen zur Großmutter. Meine Mutter müssen daheim bleiben. Oder bei Yom Kippur ist meine Mutter auch mitgekommen. Ja? Und die sind in Tempe bis spät in der Nacht und da bei Bekannten dort. Irgendwo haben sie übernachtet und die ist hergegangen und meine Mutter das hingestellt, da hast du das Essen und so weiter. Also, auf der einen Seite, da hat sie müssen eine Jüdin sein, nach außen hin und da hat sie es aber nicht akzeptiert. Dann ist ja meine Großmutter, das war ein Riesenhaus, ja. Das hat es ganz allein gehabt. War niemand mehr da außer ihr. Ne? Und diese ganze, die Händeln und die Dinge, die ein Gas haben sie gehabt, alles. Also sie hat sich endlich gefunden, dass das günstig verkauft hat und ist zu ihrer Tochter noch in die Slowakei. Nicht? Und ist dort geblieben bis 1934. Das im Herbst, in Oktober 1934 ist gestorben.